1. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus dem Tagebuch eines armen Fräuleins von Marie Nathusius. Sonnabend, den 1. Dezember. Der erste Schnee ist gefallen, die Erde ist weiß, auch ist es ziemlich kalt. Tante Julchen fragte sorglich, ob ich ohne Mantel in den Garten wollte. Ich wurde etwas verlegen. Ich sagte, ich habe keinen, sei aber hart gewöhnt. Sie borgte mir eine wattierte Jacke. Ich war ihr sehr dankbar. Sie fragte, ob ich sie wohl geschenkt nehme. Ich freute mich wirklich sehr. So gebrauche ich keinen Mantel, sagte ich, und das Geld. Das Geld? Fragte die Tante. Ich fühlte plötzlich das Vertrauen, ihr meine Geldsorgen mitzuteilen. Aus Trinchens letzten Briefe geht hervor, dass sie Mangel haben und sich nach Weihnachten und nach meiner Sendung sehnen, dass meine Schuhe sehr zerrissen und ich kein Geld zu neuen habe. Sie schalt mich, ihr das nicht eher gesagt zu haben, und kam bald mit 50 Talern an. Ich weiß nicht, wie mir zumute war. Es ist ein seltsam Ding um das Geld. Was war ich plötzlich mächtig? Was konnte ich alles tun? Ich schloss die Tür, um ungestört zu überlegen. Einen Mantel habe ich, da ich die Jacke erhielt, nicht nötig. Die 20 Taler also konnte ich Trinchen schicken. Außerdem dachte ich, noch 15 Taler, dann für Jakob einen Livreerock und für Trinchen einen Merino-Oberrock. Ich musste nur erst mit Vollbergern sprechen, wie viel solch ein Rock kostet. Ich lief schnell zu ihm, und wie immer war er sehr bereit, mir zu dienen. Aber wie erschrak ich, als ich den Preis eines neuen Rockes hörte. Ich hatte zwar gewünscht, dem guten Jakob etwas Besonderes zu schicken und hatte dadurch den Preis so gesteigert, aber auch, als ich das Letztere aufgab und wir einen zweiten Überschlag machten von ganz grobem Tuch, war es noch ziemlich viel. Vollberger machte mir den Vorschlag, das Tuch auf Rechnung zu nehmen und später zu bezahlen. Ich wies das entschieden zurück. Mir würde nicht wohl sein dabei, und Trinchen hätte es dem Rocke angesehen. Ich ging seufzend fort, um mir die Sache zu überlegen. Der gute Vollberger, nach einiger Zeit kam er, nun, so fein und zierlich wie er ist, brachte er es an. Längst hat er vom Herrn von Schaffau einen Rock zum Verschenken erhalten. Wenn ich diesen Rock gelb füttern und mit neuen Aufschlägen versehen ließe, würde er prächtig für Jakob sich schicken. Freilich verdient er zwei neue, wenn ich noch keinen, setzte er hinzu. Er schätzt Jakob hoch, seiner großen Treue und Aufopferung wegen. Ich nahm in Jakobs bescheidenem Sinn den Rock mit Dank an. Ich denke mit Entzücken daran, wenn Jakob zu Weihnachten der Tante Schokolade serviert. 3 Pfund Schokolade will mir Vollberger für die Tante besorgen, auch den braunen Merino für Trinchen. Er kommt öfters nach der Stadt. Meine Schuhe werde ich hier machen lassen. In der Stadt sind sie noch einmal so teuer. Sophie hat einen Vetter, der sehr geschickt sein soll. So ist vorläufig alles besorgt. Ich bin sehr glücklich darüber. Ein expresser Bote hat Geld und Brief zur Post getragen. Gerade zum 1. Adventssonntag kommt es an. Oh, könnte ich dabei sein. Lulu an Trinchen. Liebes Trinchen, der Herr meint es mit deinem Waisenkinde sehr gut. So viel Geld kann ich dir schicken. Verdient habe ich es nicht, aber danken will ich ihm dafür 1000-fach. Diese Stunde wiegt viel Sehnsucht und Tränen nach euch auf. Sonst geht es mir gut, sehr gut. Die Adventszeit kommt, die herrliche Zeit. Mein Herz ist zum Überlaufen, ich möchte springen und möchte wieder still die Englein singen hören. Sage der Tante, dass ich im Überfluss lebe und meine Stellung ganz nach Wunsche sei. Liebes Trinchen, wirst du bange, dass es mir zu gut geht? Ach nein, von den schweren Stunden sage ich nur nichts. Aber sei getrost, der Herr lässt mich nicht im tiefen Tal, wenn ich mich auch selbst hinabgestürzt. Sei fröhlich, feiere eine fröhliche, selige Adventszeit, gedenke meiner, ich singe mit dir. Wie soll ich dich empfangen, und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier, o Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Amen. Und nun lebt wohl, grüße die Tante, grüße Jakob, schreibe bald und viel, die Briefe mache nicht frei. Beikommende Vanillekuchen habe ich mit Lucy selbst gebacken, sie sind nach deinem Rezept, es freut mich, euch lieben davon schicken zu dürfen. Tante Julchen weiß es, sie lässt der Tante auch ihre besten Empfehlungen sagen. Denke dir, diesen Brief schickt Vollberger mit einem expressen Reitenden zur Post. Er grüßt auch Jakob schön. Deine liebe Lulu. Den 2. Dezember, 1. Advent. Ich stand früh auf. Der Vollmond stand mit vielen Sternen am lichtblauen Himmel. O liebe, selige, heilige Adventszeit, bringe mir ein so reines Herz als der reine Himmel über mir und fülle es mit lichtem Himmelsfrieden und mit stiller Freude. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, womit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mensch kann aussagen, so fest umfangen hast. Das haben wir heute in der Morgenandacht gesungen und haben es uns in das Herz gesagt. Der Herr Pastor hat noch mehr gesagt, seine Adventsrede war sehr schön und mächtig. Sophie war sehr bewegt davon. Sie sagte mir, sie möchte dem Herrn gern etwas zur Adventsgabe bringen, ihr Herz könnte sie ihm nicht bringen, das sei zu unrein. Sie wolle ihm bringen Eitelkeit und Schwatzsucht und Zorn und Neid und streben, dass es Weihnachten besser darin ist. Lucy aber sagte mir darauf leise, sie wolle dem Herrn bringen, dass sie Mutter und Schwester liebe und für sie bete. Ich erschrak fast, das zu hören, dass sie es als ein Opfer nannte. Doch ist es leider wahr. O lieber Herr, hilf ihr und hilf mir und uns allen. Den Nachmittag haben wir die 20 Waisenkinder hier gehabt und haben ihnen Maß genommen. 3 von den Kindern sind dabei, auf deren Mutter Grab ich im Herbst die Aster legte. Ich habe sie ganz besonders angesehen. Wir haben auch eingeübt mit ihnen. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Jeden Sonntag sollen sie jetzt kommen, damit sie Weihnachtslieder unter dem Weihnachtsbaume singen lernen. Lucy war sehr eifrig. Ich glaube doch, wir werden bald mit einer Schule anfangen. Ende von Aus dem Tagebuch eines armen Fräuleins. Aufgenommen von Sonja.